Alles das hatte mit Sarah Klein zu tun. Die Frau, die Unberührte und Unberührbare. Gleichzeitig die von der Geschichte tief Verwundete. Das europäische Mädchen, das Leiden gekannt hatte, die sich Ruth und Mary nicht einmal vorstellen konnten. Auschwitz. Dieses Wort hatte für Sarah wirklich Bedeutung. Deswegen hatte er sie nie berühren können. Er hat immer gefürchtet, ihrem Schmerz noch mehr Schmerz hinzuzufügen. Es war nicht das, was sie jedem Einzelnen von uns angetan haben, sondern das, was sie uns allen zusammen antaten. Was nur einem Einzelnen zustößt, ist wichtig für alle. Massenvernichtung verliert an Bedeutung. Sie ist nur noch ein statistisches Problem. Ich war nur eine Nummer in Auschwitz. Ein namenloses jüdisches Mädchen unter namenlosen Kindern. Ich überlebte. Meine Eltern kamen um. Die Seifenblase zerplatzte, als die große, massige Gestalt Dr. Bernsteins auf Sarah zutrat. Wir Mexikaner haben ein Feeling fürs Feste feiern, für die Musik, für Farben.